Für Jugendliche liegt im Rechtsrockhören ein verbotener Reiz. Erfahrungsgemäß sind Kinder zwischen dem 12. bis zum 15. Lebensjahr besonders gefährdet. Nur wenige Klicks auf dem Weg in den braunen Sumpf. Adolf grüßt per Internet und dort ist ohnehin alles zu finden, was in der rechtsextremen Musikszene Rang und Namen hat. Blut, Blut, rief über Blut, der Blöcke warten, noch nicht genug, oder lacht der Pult, kaum Hoffnung in Sicht, du hältst den Kurs, und lächelt alles, über Nötigern. Aus dem Welt entspricht die brutale Wahrheit, hier zu dir spricht. Der Sturm bald tobt an jedem Ohr, bläst an den ganzen Müll. Nach euch zum Lichte!